Das syrische Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten und Auswanderer veröffentlichte am 13. Juli eine Erklärung und unterstützte darin den prinzipiellen Standpunkt der TVRK zur Verteidigung der Würde des Landes und der selbstständigen Wiedervereinigung des Vaterlandes. Das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Sozioideologische Studiengruppe kritisierten am 14. Juli in einer gemeinsamen Erklärung die unbesonnenen Machenschaften der USA zur Erdrosselung der TVRK.